Morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. I hope that this series is waking you up. Ich hoffe, dass diese Serie dich aufweckt. Because the purpose of this series is to make you experience everything that the cross paid. Der Zweck dieser Serie ist es, dass du alles erleben kannst, was das Kreuz bezahlt hat. Draw you closer to Jesus. Dich näher zu Jesus zieht. And cause you to walk in the goodness of the finished work of the cross. Und dich in der Güte des vollbrachten Werkes am Kreuz leben lässt. You know, once you open your heart to the sin of self-pity. Wenn du einmal dein Herz für die Sünde des Selbstmitleids öffnest. Here is our belief for this sin displays. Zeigt sich diese Sünde meiner Meinung nach folgendermaßen. Or in other words, here are some of the symptoms. In anderen Worten, hier sind einige Symptome. Constant complaining. Ständiges Gejammer, ständiges Klagen. You know, people who constantly complain, they complain about everything. Menschen, die sich dauernd beschweren, klagen über alles. These are usually people who have already given into self-pity. In der Regel sind dies Leute, die bereits in Selbstmitleid verfallen sind. You know, now everything and everyone is a problem except for me. Alles und jeder ist das Problem, nur nicht ich selber. You know, there was a guy walking around all depressed. Da war ein Kerl, der ganz deprimiert war. And does somebody ask him, hey, what's your problem? Und jemand fragte ihn, hey, was ist das Problem? He said, here's what he said. Er sagte, he said, the entire world is so selfish, I can't handle this anymore. Die ganze Welt ist so egoistisch, ich kann damit nicht mehr umgehen. This guy asked him, he said, what do you mean? Er fragte, was er damit meint. He said, everybody thinks about themselves. I'm the only one who thinks about myself. Er sagte, jeder denkt an sich selber. Ich bin der Einzige, der an mich denkt. You see, this is what happens in many people. Siehst du, das passiert bei vielen Menschen. We become the focus. Wir werden zum Mittelpunkt. Now we always complain about everything. Wir beschweren uns immer über alles. People of self-pity never have any serious strong faith. Menschen mit Selbstmitleid haben nie einen tiefen, starken Glauben. Because faith and self-pity doesn't go together. Denn Selbstmitleid und Glaube gehen nicht zusammen. Why does it not together? Warum passt es nicht zusammen? Because faith has to do with the purpose of God. Self-pity has to do with me. Glaube hat mit der Absicht Gottes zu tun. Selbstmitleid hat mit mir zu tun. People of self-pity are typically not surrendered to the purpose of God. Menschen mit Selbstmitleid sind nicht der Absicht Gottes hingegeben. In fact, tatsächlich, I believe self-pity is the forerunner of depression and resentment. Glaube ich, dass Selbstmitleid der Wegbereiter für Depression und Verbitterung ist. Many times when people are depressed, if you really follow the story, sehr oft, wenn die Menschen depressiv sind und du ihre Geschichte anschaust, it started by being self-focused and full of self-pity. Fing es damit an, dass sie selbstbezogen und voller Selbstmitleid waren. These people then usually celebrate a self-pity party and invite themselves as the guest of honor. Diese Menschen feiern normalerweise eine Selbstmitleidsparty und laden sich selber als Ehrengast ein. You know, it's just such a very, very dangerous thing. Es ist so sehr gefährlich. So we have to do everything to get out of this trap if we've fallen into it. Wir müssen alles tun, um aus dieser Falle herauszukommen, wenn wir hineingefallen sind. Let me tell you something that I read from a guy whose books I've loved to read for decades. Lass mich dir etwas erzählen, das ich von einem Mann gelesen habe, dessen Bücher ich vor Jahrzehnten gelesen habe. You know, supposing it's a true story. Es soll eine wahre Geschichte sein. You know, there was this guy in America, his doctor, and we're talking about decades, very, very many years ago. Vor vielen, vielen Jahren gab es einen Mann in Amerika. And he was specialized. He had a reputation of setting people free from the depression. Und er war spezialisiert, die Menschen von Depressionen zu befreien. And you know, but he told the people, the patients are not allowed to tell the other people what the secret is. Er sagte den Menschen, dass sie, die Patienten, den anderen Leuten nicht sagen dürfen, worin das Geheimnis besteht. And they, finally, you know, I don't even remember how the whole thing came out. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das Ganze rausgekommen ist. Look. Schau. This guy, here is basically what he did. Hier ist, was im Grunde genommen tat. He refused to give people medication against depression. Er weigerte sich, den Menschen Medikamente gegen die Depression zu geben. And do you know what happened? Weißt du, was passierte? He said to people. Er sagte zu den Leuten, that they have to go out. Dass sie rausgehen sollen. And they have to find somebody who has difficulties or loneliness or needs help. und jemand finden müssen, der Schwierigkeiten hatte, einsam war oder Hilfe benötigte. Und sie müssen jeden Tag ein paar Stunden lang etwas für sie tun. And you know what? Weißt du was? His success rate of setting people free from depression was so ridiculously high. Seine Erfolgsrate, die Menschen von Depressionen freizusetzen, war so unglaublich hoch. The doctor said, der Arzt sagte, he is convinced that the main root for depression is self-pity and self-focus. Dass er überzeugt ist, dass die Hauptwurzel von Depression Selbstmitleid und Selbstbezogenheit ist. So what do most doctors do when you're depressed? Weißt du, was die meisten Ärzte tun, wenn du Depressionen hast? They only treat the symptoms, they never treat the root. Sie behandeln immer die Symptome, nie die Wurzel. They give you a little tablet. Sie geben dir eine kleine Tablette, it messes with your brain, die dein Gehirn durcheinander bringt and makes you feel better. Und die dich besser fühlen lässt. But it never treats the reason of the depression. Die Ursache der Depression behandeln sie nie. You know, the Bible tells us in Proverbs that depression has to do with our heart's condition. Die Bibel erzählt uns in Sprüche, dass Depression mit unserem Herzenszustand zu tun hat. So that means if we fix a heart condition, we can get rid of the depression. Wenn wir unseren Herzenszustand in Ordnung bringen, können wir die Depression loswerden. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. If you struggle with feeling of depression, I really have compassion on you. Wenn du mit depressiver Stimmung zu kämpfen hast, ich habe wirklich Mitgefühl mit dir. I really, really do. Das tue ich wirklich. But I want to be as honest as I can to help you. Ich möchte so ehrlich sein, wie ich kann, um dir zu helfen. Look into your heart or at least ask the Holy Spirit. Schau in dein Herz oder frage zumindest den Heiligen Geist. And ask him this question. Und stelle ihm diese Frage. Lord. Herr, have I felt sorry for myself and allowed this to enter my heart? Habe ich mich selber bemitleidet und es erlaubt, dass dies in mein Herz eindringt? Have I put the focus on me and my problem instead of on you and others? Habe ich den Fokus auf mich, auf meine Probleme gelegt, anstatt auf dich und andere? And if you find out yes, then repent. Und wenn du herausfindest, dass es so war, dann kehre um. See you tomorrow. Sehe dich morgen.